sich ja gut an. Aber wie seid ihr eigentlich zum Rappen gekommen? Und wie lange seid ihr schon dabei? Wie wir zum Rappen gekommen sind? Ja, also, ich war damals mit einem guten Kollegen von mir unterwegs, Dash. Und er hat eigentlich angefangen mit Rappen so. Hab ich ihn halt gefragt, ob ich auch mal einen Part aufnehmen kann oder so, um einfach mal so zu gucken. Und er ließ mich das auch alles machen. Er hat mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, zu rappen. Ja, also ich bin jetzt schon seit 4 Jahren dabei. Endlich das Album, lang erwartet von allen Fans und so. Hier ist es jetzt und ich hoffe, euch gefällt's. Klar, ist vielleicht ein bisschen was anderes, was ihr erwartet habt, aber hört's euch einfach mal an.